Die Augen vor Scham gesenkt, siehst du mich unschuldig an, hältst mein Herz noch schlagend in der Hand. Gern hätt ich's dir geschenkt, wollt's dir geben, teilen mit dir, es wär groß genug für zwei, doch nicht geschenkt wolltest du es nehmen. Ohne dich ist's wertlos, fehlt etwas in mir, tropft nun der letzte Tropfen in den Fluss der Sehnsucht, vermischt sich Blut mit Wasser, lange, dünne, rote Fäden, Liebe und Sehnsucht, verlorene Zeit. Erklär mir die Bedeutung von Glück. Was versteht man unter Wärme? die dich als Freund.